Kapitel 2 Die Ordnungspolizei. Wie kam es dazu, dass sich ein Bataillon älterer Reservepolizisten im Sommer 1942 mit dem Auftrag konfrontiert sah, in dem polnischen Dorf Josefow rund 1500 Juden zu erschießen? Zur Beantwortung dieser Frage bedarf es einiger Hintergrundinformationen zur Institution der Ordnungspolizei, ORPO, und der ihr von der NS-Politik zugewiesenen Rolle bei der Ermordung der europäischen Juden. Die Ordnungspolizei war das Ergebnis des seit Ende des Ersten Weltkriegs dritten Anlaufs zur Schaffung großer, militärisch ausgebildeter und bewaffneter Polizeiformationen in Deutschland. Im Gefolge der Kriegsniederlage hatte in Deutschland eine Revolution stattgefunden. Das kaiserliche Heer war damals in Auflösung begriffen und Offiziere und Beamte, die Angst hatten, von den revolutionären Kräften hinweggefegt zu werden, organisierten gegenrevolutionäre paramilitärische Truppen, die sogenannten Freikorps. Als sich 1919 die innenpolitische Lage stabilisierte, wurden beträchtliche Teile der Freikorps mit regulären Polizeitruppen zu großen, kasernierten Verbänden zusammengeschlossen, die bereitstanden, um jedes Wiederaufflammen der revolutionären Gefahr niederzukämpfen. Die Alliierten verlangten 1920 jedoch die Auflösung dieser Polizeiformationen, da sie eine potenzielle Verletzung des Versailler Vertrags darstellten, in dem Deutschland nur ein stehendes Heer von bis zu 100.000 Mann zugebilligt worden war. Nach der Etablierung des NS-Regimes im Jahre 1933 wurde eine 56.000 Mann starke, kasernierte Polizeiarmee geschaffen, die sogenannte Armee der Landespolizei, die im Rahmen der heimlichen Wiederaufrüstung Deutschlands eine volle militärische Ausbildung erhielt. Als Hitler sich 1935 schließlich offen über die Abrüstungsbestimmungen des Versailler Vertrags hinwegsetzte und die allgemeine Wehrpflicht wieder einführte, ging die Landespolizeiarmee in der rasch anwachsenden regulären Armee auf. Sie stellte dort nicht wenige Offiziers- und Unteroffizierskader und fungierte insofern als Ausbildungsstelle für zukünftige Wehrmachtsoffiziere. Nicht weniger als 97 der im Jahre 1942 kommandierenden Wehrmachtsgeneräle hatten zwischen 1933 und 1935 in der Armee der Landespolizei gedient. Zu einer dauerhaften Aufstellung großer militärischer Formationen kam es innerhalb der Polizei erst, nachdem der Reichsführer SS Heinrich Himmler 1936 zum Chef der deutschen Polizei ernannt worden war, dem alle Polizeieinheiten des Dritten Reiches unterstanden. Himmler gliederte die verschiedenen Polizeiverbände in zwei Bereiche, die jeweils einem Hauptamt in Berlin unterstanden. Zum Hauptamt Sicherheitspolizei unter Reinhard Heydrich gehörte auf der einen Seite die berüchtigte geheime Staatspolizei Gestapo, die gegen die politischen Gegner des Regimes eingesetzt wurde, und auf der anderen Seite die Kriminalpolizei Kripo, die im Wesentlichen für unpolitische Verbrechen zuständig war. Dem Hauptamt Ordnungspolizei, das von Kurt Dalüge geleitet wurde, unterstanden die städtischen Schutzpolizeieinheiten Schupo, die Gendarmerieverbände auf dem Lande sowie die Gemeindepolizei der kleineren Orte. 1938 waren dies 62.000 Polizisten. Knapp 9.000 von ihnen waren in je 108 Mann starke Polizeihundertschaften zusammengefasst. In 10 deutschen Großstädten wurde aus je 300 Schaften eine sogenannte Polizeiausbildungsabteilung gebildet. In den Jahren 1938 und 1939 stieg die Anzahl der Ordnungspolizisten sehr rasch, da die wachsende Kriegsgefahr potenziellen Rekruten einen zusätzlichen Anstoß gab. Mit dem Eintritt in die Ordnungspolizei wurden die jungen Männer vom Wehrdienst freigestellt. Und da die Polizeibataillone regional organisiert waren, schienen sie den neuen Polizisten außerdem die Garantie zu bieten, ihre Alternative zum regulären Wehrdienst nicht nur in größerer Sicherheit, sondern auch noch in der Nähe ihres Heimatortes ableisten zu können. Bei Kriegsbeginn im September 1939 hatte die Ordnungspolizei eine Stärke von 131.000 Mann. Ihren großen militärischen Formationen drohte allerdings die Eingliederung in die Wehrmacht, und dieser Schritt konnte nur durch einen Kompromiss vermieden werden, für den die Ordnungspolizei einen hohen Preis zahlte. Viele ihrer besten Einheiten wurden zu einer fast 16.000 Mann starken Polizeidivision zusammengefasst, über die die Wehrmacht frei verfügen konnte. Diese Division kämpfte 1940 in den Ardennen und war 1941 auch am Angriff auf Leningrad beteiligt, bevor Himmler sie 1942 als 4. SS-Polizeigrenadierdivision zurückbekam. Zwei Polizeiregimenter, die man im gerade erst besetzten Danzig aufgestellt hatte, wurden im Oktober 1939 ebenfalls der Wehrmacht abgetreten. Schließlich stellte die Ordnungspolizei noch mehr als 8.000 Mann für die Militärpolizei der Wehrmacht, die Feldgendarmerie. Im Gegenzug wurden die übrigen Ordnungspolizisten im wehrpflichtigen Alter von der Wehrpflicht freigestellt. Zur Auffüllung ihrer gelichteten Reihen wurde der Ordnungspolizei gestattet, 26.000 junge Deutsche, 9.000 Freiwillige der Jahrgänge 1918 bis 1920 und 17.000 Freiwillige der Jahrgänge 1909 bis 1912 sowie 6.000 sogenannte Volksdeutsche zu rekrutieren, die vor 1939 außerhalb Deutschlands gelebt hatten. Darüber hinaus erhielt die Ordnungspolizei die Genehmigung, 91.500 Reservisten der Jahrgänge 1901 bis 1909 einzuziehen, aus einer Altersgruppe also, die bislang noch nicht der Wehrpflicht unterlag. Die Einberufungen wurden schrittweise auf noch ältere Jahrgänge ausgedehnt, sodass die Ordnungspolizei 1940 um die Jahresmitte auf eine Stärke von 244.500 Mann angewachsen war. Vor dem Krieg hatte man die Ordnungspolizei kaum in die Mobilisierungspläne einbezogen und nicht viele Gedanken darauf verwandt, wie sie im Kriegsfall einzusetzen sei. Aber Deutschlands militärische Erfolge und rasche Expansion erforderten schon bald mehr Besatzungskräfte hinter der Front. Bei Kriegsbeginn wurden in Deutschland aus den verschiedenen Polizeihundertschaften und Ausbildungsabteilungen 21 Polizeibataillone von je rund 500 Mann Stärke gebildet. 13 dieser Bataillone wurden den Wehrmachtsverbänden zugeteilt, die in Polen einmarschierten. Zu ihren Aufgaben gehörte es, hinter den vorrückenden deutschen Linien versprengte polnische Soldaten gefangen zu nehmen, zurückgelassenes polnisches Kriegsgerät einzusammeln und auch in anderer Hinsicht für Sicherheit in den Gebieten hinter der Front zu sorgen. Mitte 1940 war die Zahl der Polizeibataillone bereits auf 101 angewachsen, nachdem die 26.000 jungen Rekruten und viele der einberufenen älteren Reservisten ebenfalls zu Bataillonseinheiten zusammengefasst worden waren. 13 Bataillone wurden in dem von Deutschland besetzten mittleren Teil Polens, dem sogenannten Generalgouvernement, stationiert. 7 weitere kamen in die eingegliederten Ostgebiete, das heißt in den von Deutschland annektierten westlichen Teil Polens. 10 Bataillone stationierte man in den besetzten tschechischen Ländern Böhmen und Mähren, dem sogenannten Protektorat. Außerdem wurden 6 Bataillone in Norwegen und 4 in den Niederlanden stationiert. Die Ordnungspolizei entwickelte sich rasch zu einem wichtigen Reservoir von Einsatzkräften, die zur Niederhaltung des von Deutschland besetzten Europas gebraucht wurden. Die neuen Bataillone entstanden auf 2 Arten. Zum einen wurden zur Bereitstellung der erforderlichen Unteroffizierskader Berufspolizisten und bewährte Freiwillige aus den ersten 1939 nach Polen verlegten Bataillonen befördert und auf die neu gebildeten Einheiten verteilt, deren Mannschaften man mit eingezogenen älteren Reservisten auffüllte. Diese Verbände hießen Reserve-Polizeibataillone. Zum anderen wurden aus den Reihen der 26.000 jungen Freiwilligen, die im Herbst 1939 in die Ordnungspolizei eingetreten waren, besondere Einheiten mit den Nummern 251 bis 256 und 301 bis 325 gebildet. Aus ihnen sollten die neuen Eliteverbände der Ordnungspolizei hervorgehen. Im Generalgouvernement machte sich die Anwesenheit der Ordnungspolizei auf zweierlei Weise bemerkbar. Erstens erhielt jeder der vier Distrikte, in die das Generalgouvernement unterteilt war, Krakau, Lublin, Radom und Warschau, ein fünfter, Galizien, kam 1941 hinzu, auf Dauer einen Kommandeur der Ordnungspolizei, KDO, samt Stab. Jeder Distrikt hatte ein Regiment, das aus drei Bataillonen bestand, die in ständigem Wechsel von Deutschland her verlegt wurden. Zweitens gab es im ganzen Generalgouvernement ein dünnes Netz kleinerer Ordnungspolizeieinheiten. In allen größeren polnischen Städten wurde eine Schutzpolizeidienststelle eingerichtet, deren Hauptaufgabe darin bestand, die polnische Stadtpolizei zu beaufsichtigen. Außerdem gab es in den mittleren Städten jedes Distrikts insgesamt etwa 30 bis 40 kleine Gendarmerieposten. Die Schutzpolizei- und Gendarmerieeinheiten unterstanden genau wie die drei Bataillonskommandeure dem KDO. Ende 1942 war die Ordnungspolizei im Generalgouvernement auf eine Gesamtstärke von 15.186 Mann angewachsen. Die Zahl der polnischen Polizisten, die der Aufsicht der Ordnungspolizei unterstellt waren, betrug 14.297. Von unten nach oben gesehen führte eine Befehlskette von den Bataillonen und dem Netz der kleineren Ordnungspolizeieinheiten über den KDO nach Krakau zum Befehlshaber der Ordnungspolizei im Generalgouvernement BDO und schließlich nach Berlin zu Dalüges Hauptamt. Dies war die normale Befehlskette für Angelegenheiten, die allein die örtlichen Ordnungspolizeiverbände betrafen. Für alle Verordnungen und Aktionen, die ein gemeinsames Vorgehen von Ordnungspolizei, Sicherheitspolizei und anderen SS-Einheiten erforderlich machten, existierte jedoch eine zweite Befehlskette. Heinrich Himmler hatte im Generalgouvernement den höheren SS- und Polizeiführer HSSPF, Friedrich Wilhelm Krüger, zu seinem persönlichen Bevollmächtigten ernannt und ihn mit der Koordinierung aller Aktionen beauftragt, an denen mehr als eine Stelle des wildwuchernden himmlerschen SS- und Polizeireichs beteiligt war. In jedem Distrikt des Generalgouvernements gab es einen SS- und Polizeiführer SSPF, der auf Distriktebene die gleichen Pflichten und Vollmachten besaß, wie sie Krüger für das gesamte Generalgouvernement übertragen worden waren. Als SS-Polizeiführer für den Lubliner Distrikt, in dem das Reserve-Polizeibataillon 101 1942-43 stationiert war, fungierte der brutale und zwielichtige Odilo Globocznik, ein Protégé Himmlers, den man in Österreich wegen Bestechlichkeit als Parteivorsitzenden abgesetzt hatte. Befehle konnten die Ordnungspolizeiverbände im Lubliner Distrikt insofern von Dalüge und dem Berliner Hauptamt über den BDO in Krakau und den KDO erhalten oder von Himmler über HSSPF Krüger und SSPF Globocznik. Da alle Abteilungen der SS und der Polizei an der planmäßigen Ermordung der polnischen Juden mitwirkten, war für die Beteiligung der Ordnungspolizei an der Endlösung die zuletzt genannte Befehlskette maßgeblich.